Erster hört auf Gott, ihr Leute von Israel. Gott klagt die Menschen im Land an. Es gibt keine Treue und keine Liebe mehr. Niemand kennt Gott. Zweiter, die Menschen lügen und morden. Sie stehlen und brechen die Ehe. Es gibt überall Gewalt und Blut. Dritter, darum ist das Land traurig. Alle Bewohner werden schwach. Auch die Tiere, Vögel und Fische sterben. Vierter, niemand soll einen anderen beschuldigen. Aber ich klage euch Priester an. Fünfter, ihr werdet am Tag fallen. Die Propheten fallen in der Nacht mit euch. Ich werde euer Volk vernichten. Sechster, mein Volk stirbt, weil es nichts weiß. Ihr Priester wolltet nichts lernen. Darum dürft ihr keine Priester mehr sein. Ihr habt meine Regeln vergessen. Darum vergesse ich eure Kinder. Siebter, sie wurden reich und mächtig. Aber dann taten sie noch mehr Böses. Ich mache aus ihrer Ehre Schande. Achter, die Priester essen von den Opfern für die Sünden. Sie wollen, dass das Volk Fehler macht. Neunter, das Volk und die Priester sind gleich. Ich werde sie alle bestrafen. Sie bekommen die Folgen für ihre Taten. Zehnter, sie essen, aber sie werden nicht satt. Sie haben viele Frauen, aber keine Kinder. Sie hören nicht mehr auf Gott. Elfter, sexuelle Sünden und zu viel Wein machen den Kopf dumm. Zwölfter, mein Volk fragt Holzfiguren um Rat. Sie glauben einem Stock. Sie dienen falschen Göttern statt ihrem Gott. Dreizehnter, sie bringen Opfer auf den Bergen. Sie tun das unter großen Bäumen. Dort ist der Schatten schön. Darum werden eure Töchter und Frauen untreu. Vierzehnter, ich bestrafe eure Töchter und Frauen nicht dafür. Denn die Männer gehen selbst zu anderen Frauen. Die Priester opfern mit ihnen. Ein Volk ohne Verstand geht kaputt. Fünfzehnter, Israel ist untreu. Aber Juda soll nicht mitsündigen. Geht nicht nach Gilgal oder Bethaven. Schwört dort nicht bei Gottes Namen. Sechzehnter, Israel ist stur wie eine Kuh. Gott kann sie nicht wie Lämmer führen. Siebzehnter, Ephraim liebt falsche Götter. Lasst ihn allein. Achtzehnter, sie trinken zu viel Alkohol. Sie sind sexuell untreu. Sie lieben die Schande mehr als die Ehre. Neunzehnter, ein starker Wind weht sie weg. Sie werden sich für ihre Opfer schämen.